gewollt, Mann. Yeah. Gott bei Deutschland, guck mal, Goldstrand. Schaum Party machen, ausatmen lassen. Die Frauen können sich lassen, meine Haut anzufassen. Ich kauf ein paar Sachen, auch noch paar Waffen. Wieso? Einfach so, um den Lauten zu machen. Mit Blaulicht im Nacken, das Rauschgefühl schaffen. Übergabe Süderstraße, tauschen die Taschen. Yeah. Raus aus dem Schatten, Obstand auf 5. Yeah. Verkaufe Platten ohne Botschaft und Sinn. Komme wieder um die Ecke mit ein paar der Begeisterer. Maxwell, ich hab mein Marktwert gesteigert. Sag es ruhig weiter, wir fressen deutschen Rap. Sie verstecken sich im Netz, ihre Ketten sind nicht echt. Nein, ich bin ein Troll und ich zeig, was ich habe. Yeah. Tut mir leid, doch ich bleib noch paar Jahre. Yeah. Wir sind Trolls, was du nicht sagst. Sie nennen uns Angeber. Jesus, Maxwell, was? Wir rollen yeah. auf 22 Zoll. Der Beat viel zu doll, weil mein Kofferraum ist voll. Yeah, ich bin ein Proll. Es ist alles wie es soll. Feuerzeug aus Gold, wenn ich hab Erfolg. Knarre unterm Sitz und ich scheiß auf den Zoll. Yeah, ich bin ein Proll. Da ist alles so gewollt. Was hier los, Mann? Hä? Jesus, du ein Angeber. Ja! 187! Volt. Mein Taser ist potent. Alles wie es soll, mache Paper mit der Gang. Unsere Mucke ist im Trend. Ich spucke aus den Bands. Kauf ein Chihuahua, mach der Nutter ein Geschenk. Voll tätowiert, Zahnstocher sitzt. Doggy-Style gefickt und aufs Arschloch gefixt. Oh sorry, tut mir leid, doch ich sag wie es ist. Die Wahrheit ist direkt wie ein Schlag ins Gesicht. Fotze! 300 Euro bei Live-Wetten einsetzen. Dein Beruf? Reimketten einretten. Baby, ich bin Fan, sie glaubt, ich bin reich. Kauf zum Beweis ein Hot Brownie mit Eis. Rotlicht, Fetisch, Drogen synthetisch. Kondome sind eklig, doch ohne sie geht nicht. Opium fürs Volk, frisch wie per Woll. Na, war zu toll oder ist dir zu doll? Wow! Doll! Jesus! Maxwell! Auf JMB! 187! Baby, komm, wir rollen auf 22 Zoll. Yeah. Der Beat viel zu doll, weil mein Kofferraum ist voll. Yeah, ich bin ein Proll. Es ist alles wie es soll. Yeah. Feuerzeug aus Gold, denn ich hab Erfolg. Knarre unterm Sitz und ich scheiß auf den Zoll. Yeah, ich bin ein Proll. Das alles so gewollt.